SWR 2. Moon rises and sets in the real world. Islands and hurricanes. Wind blows in from Jersey. It floats across the bay into the open ocean. It's a good day to run away. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. Oh, Superman, die lange Karriere der amerikanischen Musikerin und Performance-Künstlerin Laurie Anderson. Am Mikrofon ist Harry Lachner. Me, I keep my distance, I'm always leaving, that's just my way. Just another speck on the horizon. Just another speck on the sea. Cool water, cool me. Die Fäden sind dünn, an denen wir hängen, so dünn, dass sie manchmal zu verschwinden scheinen, sich auflösen in einen Hauch einer Bindung, in die Ahnung völliger Ungewissheit. Life on a String hieß das letzte Studioalbum von Laurie Anderson, jener Märchenerzählerin für die Generation der Elektronikkinder. Seit den 80er Jahren spielte sie die Rolle eines Echos, das die Alltagsgespräche in verborgener und verfremdeter Form zurückwarf und dabei immer virtuoser sämtliche Mittel der audiovisuellen Technologie für ihre Performances nützte. Fast schien es manchmal, als würde sie selbst im Wirbelsturm der Bilder verschwinden, sich auflösen im Rausch reiner Dateninformation. In ihrem Soloprojekt The Speed of Darkness erzählte sie vor ein paar Jahren noch vom Verlust des eigenen Selbst im Dschungel der Bilder und Töne, von den Wirrnissen zwischen den Zeichen wahr und falsch, Zeichen einer amerikanischen Alltagskultur, die stellvertretend wurden für die Signifikanten einer neuen, dem Sprachverlust ergebenen Religion, der Technologie. Mittlerweile hat sie auf ihren letzten Platten und in den Konzerten das Mittel der Reduktion entdeckt. Zwar innerhalb einer klaren Pop-Song-Struktur, aber die technologische Kargheit schließt wieder den Kreis zu ihren Anfängen. Oh, Superman. Oh, Jah. Is anybody home? And the voice said, you don't know me, but I know you. pharmacy to give to you. Here come the plague. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go, pay as you go. Is this really? And the voice said, this is the hand, the hand that takes. This is the hand, the hand that takes. You don't know. petrochemical line. Your military arm in your electronic arm. Superman, der Song, der sie in den 80er Jahren schlagartig bekannt machte, sie aus den kleinen Künstlerlofts und Galerien, wo sie ihre Performances inszeniert hatte, in den Mittelpunkt der Popmusik führte. Laurie Anderson wurde am 5. Juni 1947 in Wayne in der Nähe von Chicago geboren. Mit 5 Jahren erhielt sie Geigenunterricht und bis zum Alter von 16 spielte sie im Chicago Youth Symphony Orchestra. Später belegte sie Kurse in Kunstgeschichte und Archäologie. Während sie dazu noch Bildhauerei studierte, gab sie abends Unterricht in ägyptischer Architektur. Weil sie aber vieles davon vergessen hatte, fing sie an zu improvisieren. Sie erfand Geschichten, die Schüler schrieben brav mit, so lange bis die Schulleitung davon Wind bekam und sie entließ. Das, meinte sie rückblickend einmal, waren eigentlich ihre ersten Performances, lange vor den Auftritten in den Galerien des New Yorker Künstlerviertels Soho ab 1973. Im Lauf der Zeit arbeitete sie mit den unterschiedlichsten Musikern zusammen, aus dem Jazz- und Rockbereich, aber auch mit Musikern, die Erfahrungen in der zeitgenössischen Musik gesammelt hatten. Das Magazin Downbeat schrieb einmal, Laurie Anderson sei für die 80er Jahre das, was die Beatles für die späten 60er gewesen seien. Künstler, deren Arbeit die meisten Trends und Einflüsse miteinander verschmelzen. Und das galt im Falle Laurie Andersons auch bis in die 90er Jahre. Denn ihr unorthodoxer Umgang mit der Elektronik, der Einsatz sämtlicher medialer Mittel, etwa bei dem 8-stündigen Werk United States, beinhaltete immer auch eine Technologiekritik, neben der Sprach- und Ideologiekritik. Aber die ist bei Laurie Anderson nie an der Oberfläche und nie vordergründig. Beispielsweise bezieht sich O Superman auf Jules Massenets O Souverain. Musikalisch sind sie Welten voneinander entfernt, aber schaut man sich die beiden Texte an, so sind die Parallelen ganz offensichtlich. Denn in dieser Arie geht es um den Verlust des Traums von Größe, Ruhm und Glück. Und Laurie Andersons wunderbar doppeldeutiger Text ist ein solch kluger Kommentar zur amerikanischen Selbstherrlichkeit und militärischer Selbstfaszination, dass er bis heute nichts an Schärfe verloren hat. Laurie Andersons naiver Blick auf die Sprache ist nur vorgeblich naiv. Sie flaniert durch die elektronischen Kommunikationsnetze, liest staunend die fremdartigen Zeichen, deutet sie neu, so als komme ein Außerirdischer auf die Welt und versuche, sich an den Zeichen entlang zu orientieren. Sie erzählt Geschichten alltäglicher Entfremdung und zeichnet Bilder einer Zivilisation, deren vornehmlichstes Merkmal das der Unbehaustheit ist. Da gibt es etwa die Geschichte eines Kindes, das träumt, es sei ein Hund in einer Hundeschau. Die Eltern und Freunde kommen und betrachten es, und noch nie hatte das Kind das Gefühl, so lange und eingehend betrachtet zu werden, nie hatte es so viel Aufmerksamkeit erhalten. Es gibt im Werk Laurie Anderson zahllose Bilder der Fremdheit und Verlorenheit, Szenen in fremden Wohnungen, in fremden, zuweilen unwirtlichen und unwirklichen Landschaften. Es ist ihre Art der Alltagsforschung. Indem sie die Zeichen und Slogans des Alltags ins Absurde treibt, werden sie als leere Kommunikationshülsen entlarvt. Auf der Bühne bewegt sie sich denn auch in den frühen Jahren wie in einem künstlichen Reich der Zeichen. Zeichen, die inhaltslos sind, die nur noch auf sich selbst verweisen. Zeichen, die nicht mehr als Zeichen sein wollen, fast schon Kunstwerke, die immer neu mit Bedeutung aufgeladen werden können. Es braucht nicht viel, das gezielte Zögern, die absichtsvolle Pause an einer unerwarteten Stelle, eine überraschend verquere Betonung, die plötzliche Veränderung der Stimmlage über diverse elektronische Geräte, eine befremdliche Satzmelodie, und schon steht der Sinn auf dem Kopf, entblößt sich sein hilflos sinnloser Kern. Niemand konnte über die Jahre die Formeln der amerikanischen Alltagssprache auf so hintersinnige Weise als leere Hülsen entlarven, konnte die Konvention der Sprache und Sprechweisen mit solch gezielter Naivität ins Ironische treiben. All ihre Geschichten, von der letzten Durchsage im abstürzenden Flugzeug »Es gibt hier keinen Piloten« bis zu den Engeln, die nachts herabsteigen, um den Rasen im Vorgarten zu mähen, sind wahre Geschichten. Wahr, weil sie erfunden sind. Wahr, weil diese Person auf der Bühne sich immer neu als Laurie Anderson inszeniert. Oft geschah das mit einer technischen Opulenz, mit raffinierter Computeranimation, verblüffender Lichtdramaturgie, Projektionen über Projektionen, mit einem Ineinanderfließen von Bild, Wort und Musik. Laurie Anderson als technisierte Alice im Labyrinth eines medialen Overkills. Irgendwo zwischen kindlichem Staunen und sarkastischer Cleverness war ihre Rolle angesiedelt, die sie für uns gespielt hat. Dabei erscheint sie als unermüdliche Forscherin in den Archiven der Gegenwart. Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen. Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Shining slowly. Ich höre nur Birds are flying. Ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is. Die historische Performance ist eine Kunstform des Ephemeren, des Flüchtigen, Momenthaften, und es gelingt uns darin, die Strategien des Verschwindens bei der Arbeit zu beobachten. Der Gegenstand Laurie Andersons Archäologie selbst ist es, der jetzt schon sein Verschwinden in sich trägt. Die wahr/falsche Information, die sich verflüchtigende Trennwand zwischen Wirklichkeit und Simulation. Laurie Andersons narrative Fragmente, die innerhalb eines Stückes manchmal zusammenhanglos aneinandergereiht erscheinen, weisen nicht auf ihren Inhalt, sie weisen vielmehr auf die immer kleiner werdende Lücke zwischen den Ereignissen. So kreist sie, unterhaltsam verspielt, die bedeutungsvolle Leere ein, um selbst zu einer Ortsbestimmung ihrer selbst zu gelangen. Immer weiter treibt sie ihre Geschichten in die Absurdität der Fiktion, um daraus noch einen letzten Tropfen Wirklichkeit zu destillieren. Mit ihrem phänomenalen Gespür für Timing und Betonung erzählt sie in einem Konzert einmal die Geschichte eines simulierten Fluges zum Mond, den die Passagiere für real halten. 4 Tage im angeblichen All, auf kleinstem Raum zusammengepfercht, folgen die Passagiere sinnlosen Befehlen der Bodenstation, füllen stets aufs neue Fragebögen über ihr Befinden aus, bis die Kapsel zuletzt den Aufenthaltsraum einer Irrenanstalt gleicht. Doch anstatt voneinander angeödet zu sein, berichten die Passagiere beglückt nach ihrer vermeintlichen Landung davon, wie grundlegend diese Erfahrung des Alls ihr Leben verändert habe. Laurie Andersons hoffnungsvolles Fazit: Die Menschheit wird überleben, weil es im Grunde wahnsinnig ist. So beautiful. It's like the 4th of July. It's like a Christmas tree. It's like fireflies on a summer night. And I wish I could describe this to you better. But I can't talk very well right now. Cause I've got this damn gas mask on. So I'm just gonna stick this microphone out the window. See if we can't hear a little better. Hello, California. Hello, California. What's the weather like out there now? Did you ever really love me? Only when we danced. Laurie Anderson vermeidet meistens das Direkte, setzt vielmehr Assoziationsketten aneinander, verblüfft den Hörer mit unerwarteten Wendungen. Wenn man sich beispielsweise im Song Night in Baghdad von ihrem Album Bright Red daran erinnert, dass ein Teil des Textes aus einer CNN-Reportage über das beginnende Bombardement Bagdads aus dem Ersten Golfkrieg stammt. Der Schock, den sie provoziert, ist die plötzliche Erkenntnis, dass einer Sprache nicht zu trauen ist, die eine solche Aktion mit dem Bild funkelnder Christbäume oder eines Feuerwerks zum Feiertag des 4. Juli beschreiben kann. Wenn etwas bei ihr geschieht, so immer nur en passant. Darin gleicht sie einer Flaneurin, die scheinbar plan, aber nie ziellos durch die Gefilde der Musik, der Literatur, der Computer-, Video- und Fernsehwelt streift. Beutezüge für eine offene, subtile Details registrierende Wahrnehmung. Gerade indem sie ihre Texte für eine Fülle an Deutungsmöglichkeiten offen hält, widersetzt sie sich dem einfachen Ja-Nein- oder 0-1-Schema der digitalisierten Welt. Es gibt auf diesem Album Textzeilen, die gleich in mehreren Songs auftauchen. Es gibt die Farbe Rot, die einzige ist, die mehrmals wiederkehrt. Und es ist der Blick einer Frau zurück in die Vergangenheit, ihre Auseinandersetzung mit Erinnerungen und Träumen über diese Erinnerungen, was hier eine so überraschend starke Rolle spielt. Beschrieb Laurie Anderson früher die Welt als eine elektronische Wüste, so stellt sie auf diesem Album zum ersten Mal die Frage nach den Ursprüngen, nach einem ahnungshaften Gefühl der Geborgenheit. I remember where I came from, heißt es verschiedene Male, und erst ist es ein Ort mit brennenden Gebäuden, dann wieder das weit offene Meer. Man meint, sie spiele mit den Erinnerungen zahlloser fiktiver Figuren, und sie versucht erst gar nicht, diesen Erinnerungen eine feste Kontur zu geben. Das Leben ein Traumgespinst. In the street. I'm on a tightrope. And I'm tipping back and forth, trying to keep my balance. And below me are all my relatives. And if I fall, I'll crush them. This long, thin line, the song line, the shout, the only thing that binds me to the turning world below, and all the people and noise and sounds and shouts. This tightrope made a sound. This long, thin line made of my own blood. Remember me is all I ask. And if remember be a task, forget me, Remember me is all I ask. And if remembered be a task, forget me. This long, thin line. This long, thin line. This long, thin line. This tightrope. Remember me is all I ask. And if remembered be a task, forget me. This long, thin line. This long, thin line. This long, thin line. This tightrope made a sound. Für ihre letzte Tournee hat sich Laurie Anderson von den Computerillustrationen, den Animationen und Videoclips befreit. Reine, von Bildern unverstellte Musik präsentierte sie, konzentriert auf das Vehikel des Songs, der ihre Erzählweise in eine Form bringt, die weit weniger assoziativ erscheint als ihre fragmentierten Geschichten und Alltagsbeobachtungen, die sie immer noch gelegentlich zwischen die Stücke stellt. Doch alles ist auf das Wesentliche, das Elementarste einer geradezu intimen und statischen Konzertsituation reduziert. Hier enthüllt sie nach und nach die vielfältigen Schichten poetischer Sinnproduktion, überformt sie die versprengten und verspielten Kommentare zu den alltäglichen und politischen Problemen Amerikas oder die fragmentierten Zitate aus der sie umgebenden Sprachwelt. Laurie Anderson stellte sich bislang meist als die Beobachterin dar, ironisch, unterkühlt, hintersinnig und listig. Eine Rollenspielerin, deren virtuose Dramaturgie der unerwarteten Betonungen des unvermittelten und absichtsvollen Zögerns jedem Sprachklischee plötzlich völlig andere Bedeutungen und neue Perspektiven eröffnen konnte. All dies wird schwieriger im Kontext eines Songs, dem der Zitatcharakter weniger zu eigen ist als vielmehr eine persönliche Direktheit. Doch Laurie Anderson gelingt es auch in den Songs, dieses seltsame Schweben zwischen den Bedeutungen zu wahren, zwischen Selbstdistanzierung, dem Ephemeren und dem Expliziten. Aus dem Raum, der sich zwischen diesen Brüchen öffnet, spricht sie selbst und sprechen die Zeichen, die sie von ihrer Eindeutigkeit befreit hat. Es ist ein Ort, an dem die Zeit aufgehoben scheint und in dem die verschiedensten Wirklichkeitspartikel, Zitate oder Erinnerungen aufeinandertreffen, um sich gegenseitig zu relativieren. Denn nichts ist so falsch wie der selbstgerechte Anspruch auf Wahrheit. Oder wie sie es einmal in einem Interview sagte, ein Übermaß an Information ist nicht notwendigerweise besser als gar keine. Denn was wir wahrnehmen, sind nur Teile, losgelöst aus ihrer ursprünglichen Geschichte. Pieces and Parts ist so eine für Anderson typische, traurig-komische Parabel von der variablen Interpretierbarkeit der unvertrauten Zeichen, die immer neue Wahrheiten generieren. Und zugleich Metapher für das Unvermögen, eine Geschichte in einer wie auch immer gearteten Geschlossenheit zu erzählen. Die einzigen Momente wahrer Empfindung sind jene, in denen uns die Dinge, Menschen und Erinnerungen entgleiten, wie ein zauberhafter Reigen der entschwindenden Vergeblichkeiten. Indem Laurie Anderson heute bruchlos den Bogen von ihren frühen Stücken zu den neuen Songs schlägt, enthüllt sie auf wunderbare Weise, wie sehr dieses Moment, das Verschwinden sprach- und klangfest zu machen und das Ephemere zu benennen, im Zentrum ihrer Kunst steht. Und hier fließen sie schließlich zusammen, all jene Momente, die sich per se auszuschließen scheinen und die sich doch perfekt ergänzen. Nämlich ironische Distanz und emphatische Gefühlsverzauberung. Niemand vermag so überzeugend und mit einer solchen Gelassenheit wie Laurie Anderson die Widersprüche zwischen dem Gedanken und dem Gefühl, die Befremdlichkeiten zwischen Imagination und Wirklichkeit bloßzulegen, weil sie sich selbst mit ihrer Kunst immer zwischen den Extremen des Denkens positioniert hat. Ihre wundersamen Klanggebilde befinden sich längst schon jenseits von Pop-Experiment, Avantgarde-Anspruch oder avancierter Sprachkritik, auch wenn sie all dies enthalten. Laurie Anderson hat mittlerweile zu einer einzigartigen Form des musikalischen Erzählens gefunden, welche das Unaussprechliche immer präziser mit ihrer Poesie der Klänge und Worte einzukreisen vermag. Diese Szenen der Flüchtigkeit, allesamt in subtil brillant inszenierte Songs gebannt, zeigen, wie sehr diese Künstlerin noch immer an der Spitze der Pop-Querdenker steht. Harry Lachner über die lange Karriere der amerikanischen Musikerin und Performance-Künstlerin Laurie Anderson. Das war SWR 2 vor Mitternacht.